Alles klar. Alles Ist klar. schon passiert. Gut, ich denke, Sie können jetzt Okay, anfangen. ja, danke schön. Ja, ich heiße Mustafa Damakçı. Ich bin heute Ihr zuständiger Arzt. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja. Kusmakla zuerst brauche ich Ihre persönlichen Daten und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Falls Sie etwas nicht verstanden haben, bitte geben Sie mir Bescheid. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Melanie Goldstein. Melanie und Stein. Ja, könnten Sie bitte mir Ihren Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Melanie schreibt sich M-E-L-A-N-I-E. Melanie. Ja. Und Goldstein schreibt sich G-O-L-D-S-T-E-I-N. Goldstein. Goldstein, ja. Frau Goldstein, Ja. richtig. Wie alt sind Sie? Wann sind Sie genau Ich geboren? bin 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Bitte mit Tag und Monat. Am 21. Juli 1965. 65, ja. Vielen Dank. Wie groß und wie schwer sind Sie, Ich Frau bin Goldstein? 1,72 Meter groß und wiege 72 Kilo. 72 Kilo schwer. Ja. Frau Goldstein, was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit 3 Stunden sehr starke, plötzlich aufgetretene Kopfschmerzen. Seit 3 Stunden. Ja, als ob der ganze Kopf, als ob der Kopf platzen wollte. So, so stark sind die. Ja, mir ist schwindelig. Mir ist übel. Ich habe auch dreimal erbrochen. Dreimal erbrochen. Ja, ich verstehe Sie. Das muss unangenehm für Sie sein. Ja, aber ja, machen Sie keine Sorgen. Ja, wir werden unser Bestes für Sie tun. Ja, Okay. so. Ja, Sie sind Ihre Kopfschmerzen zum ersten Mal aufgetreten oder hatten Ja, Sie ähnliche Beschwerden? sowas habe ich noch nie gehabt. Zum ersten Mal. Ja, ich verstehe. Wie sind ja, Sie haben schon gesagt, plötzlich, ja. So. Sind Ihre Schmerzen anhaltend? Ja. Ja, sind dauernd. Ja, dauert, ja. So. Sie haben schon gesagt, am ganzen Kopf. Ja. Strahlen Ihre Schmerzen irgendwo aus, zum Beispiel Ihr Nein. Nacken? Nein. Ja. Ja. Könnten Sie mir genau beschreiben, Ihre Schmerzen, ja. Druckend, Der Schmerz ist dumpf. dumpf. Dumpf. Dumpf. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala? Von 0 bis 10, wobei nur keine Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen bedeutet. 7 bis 8. 7 bis 8, ja. So, das sind sehr starke Schmerzen, ja. Ja. Können Sie bis zum Ende des Gesprächs aushalten, oder? Ich hoffe, ja. Ja, es wäre besser. So, haben Sie bemerkt, ja, gibt es bestimmte Auslöser für die Kopfschmerzen? Ich habe Ja. keine Erklärung dafür. Die kamen ziemlich schnell, waren ziemlich plötzlich da. Und ich habe keine Erklärung, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Haben Sie vor dem Auftreten von Ihren Schmerzen etwas Besonderes bemerkt? Zum Beispiel ja, Geruch, komisches Geruch und auch Bauchschmerzen oder Nein, Kopfschmerzen. nein, nein, habe ich nicht. Ja, so. Ja, gibt es etwas bestimmt, was Ihre Schmerzen, Kopfschmerzen verstärkt, zum Beispiel Licht oder laut? Ja, Also ich möchte mich am liebsten ganz ruhig hinsetzen oder hinlegen. Bewegung ist nicht so gut und Lautstärke, Lärm, Licht auch nicht so gut, aber nicht so entscheidend. Wichtig ist für mich, dass ich mich körperlich wenig bewege, weil es sind so starke Schmerzen. Ja, verstärken Sie ihre Schmerzen bei Bewegung, ja? Kann man Ja, sagen? kann sein, aber ich habe mich gar nicht getraut, gar nicht gewagt, mich groß zu bewegen, weil es so weh tut. Ja, haben Sie dagegen etwas unternommen oder Medikament eingenommen? Nein, nein. Ich habe nur einen kalten Waschlappen, ein Handtuch, ein kaltes Handtuch auf die Stirn gelegt. Vielleicht, dass es da, aber es wurde nicht, dadurch bin ich besser. Keine Verbesserung gebracht, ja. Na. Keine Verbesserung gebracht, ja. Sie haben schon am ganzen, gesagt, am ganzen Kopf. Ja. Ja. Wo, ja, genau, ja. Es ist überall im Kopf. Über Ja, am Kopf. ja. Okay. So. Haben Sie Bluthochdruck? Ich habe hohen Blutdruck seit 5 Jahren. Ja, das habe ich. Ja, Ja, ist. Blutdruck, ich messe den hin und wieder mal. Zuletzt habe ich ihn, glaube ich, gemessen vor 5 Tagen. Da war er eigentlich ganz gut. Da war er bei zwischen 135, 140 zu 90. Ja. Hundert, fünf und? 135, Ja. zwischen 135 und 140 zu 90 war er zuletzt, vor 5 Tagen. So, ja. Sind Ihr Blutdruck gut eingestellt, kann man sagen, ja? Bis jetzt gab es da keine Probleme. Ja. Ja, ich habe das akustisch nicht gehört. 135, ja, Zu klein 135 zu 90. zu 90, ja. Alles klar. Ja, genau. ja, erleiden Sie unter anderem Beschwerden? In Verbindung mit dem Schmerz jetzt, mit dem Kopfschmerz, meinen Sie? Ja. Ja, ich kann nicht so richtig gut sehen. Mein Sehen ist etwas verschwommen. Ja, ich habe Übelkeit, Erbrechen. Sehr stur. Ja. Und auch leider so unter Hörstörung. Nein, Hörstörung nicht. Ja. Leider so unter Nackensteifigkeit. Glaube ich nicht. Nein. Ja. So. Ja, ist Sind Ihnen Taubheitsgefühl, Kribbeln am Bein oder am Fuß aufgefallen? Nein, nein. Ja, leiden Sie unter Lähmungen? Ich glaube nicht. Ich kann alles so weit bewegen. Ja. Ich notiere mir Notiz. Lähmungen. Ja. Ja, Frau Goldstein, haben Sie Veränderungen beim Wasserlassen, beim Nein, Stuhlgang bemerkt? nichts Ja, aufgefallen. haben Also, Sie da habe ich Fieber? auch keine Probleme mit. Das ist Ja. in Ordnung. Ich Haben habe früher, einen Reizdarm gehabt, Reizdarm. Sie. Aber seitdem ich das weiß, halte ich eine gewisse Diät ein, meide bestimmte Nahrungsmittel und dann geht es besser. Ja, okay, ich verstehe. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nein. Nein. Leiden Sie unter Herzrasen, Herzklopfen? Nein. So. Hatten Sie Schwindel? Also, ja, Sie haben schon gesagt, Schwindel, ja. Haben Sie Bewusstsein verloren? Nein, habe ich nicht. Kann ich, glaube ich nicht. Nein. Okay. Ja, haben Sie auch hatten Sie einen Unfall am Kopf verletzt so zum Beispiel, ja, haben Nein, Sie. nein, kann ich mich nicht erinnern. Ich habe keinen Unfall gehabt. Okay. Leiden Sie unter Atemnot, Husten? Nein. Ja. Fühlen Sie sich müde, schwach? Ja. Ja, jetzt mit den Schmerzen fühle ich mich schon sehr beeinträchtigt. Sonst habe ich mich fit gefühlt, sonst war alles gut. Aber vor 3 Stunden ging das los. Okay. Vor 3 Stunden nur. Ja. Leiden Sie unter Schlafstörungen? Ja, schlafen Sie gut? Normalerweise schlafe ich gut, ja. Wie ist Ihr Appetit? In Ordnung. Haben Sie ungewollt Gewicht abgenommen? Nein. Zugenommen? Nein. Nein. Okay. Fühlen Sie sich normal, gestresst oder niedergeschlagen? Nein, ich Normal. hab da keine Probleme zurzeit. Ja. Frau Goldstein, haben Sie eine Reise in der letzten Zeit gemacht? Ja, ich habe Reisen gemacht. Ich war in Frankreich. Ich war in Polen und ich war in Schweden. Schön, ja. Aber immer nur einige Tage. Ja, haben Sie etwas Besonderes Nein, erlebt? nein. Ja. So. Wann war Ihre Monatsblutung? Erinnern Sie Ich sich? habe keine Monatsblutung mehr. Seit ungefähr 5 Jahren ist habe ich Okay. keine Periode mehr. Oh ja, okay, ich verstehe. So. Frau Goldstein, ja, Sie haben schon gesagt, Bluthochdruck und Reizdarm, aber mit der Diät gut behandelt und leiden Sie und ja, außer dieser Krankheit an eine chronische Ja, Krankheit. ich habe noch, für was den Darm anbelangt, eine Milchzuckerunverträglichkeit, Milchzucker. Ja, okay. Und auch das geht unter Diät, sehr gut, viel besser. Seit 2 Jahren ist bei mir bekannt ein grüner Star, auf beiden Augen grüner Star. Ja. Und Seit da muss ich auch, wann? muss ich, seit 2 Jahren. Da muss ich auch jeden Tag Tropfen nehmen. Grüne Star, ja. Ja, Sie sind verwenden Tropfen. Ich nehme Tropfen, ja, Ja, okay. gegen den grünen Star, ja, regelmäßig. Ich verstehe. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich bin schon mal operiert worden als Kind. Da war ich, glaube ich, 9 Jahre alt an den Mandeln. Und mit 11 Jahren am Blinddarm. Und vor 4 Jahren, also da war ich 56 Jahre alt, da hatte ich einen Nierenstein. Nierenstein auf der linken Seite. Das war sehr schmerzhaft. Und dieser Nierenstein wurde mit einer Schlinge, durch die Blase mit einer Schlinge Ja, okay. entfernt. Ja, Nierenstein. Ja. Wegen Nierenstein eine Operation ja, Kam okay. mit dieser Schlinge, ne? Also der Bauch wurde nicht aufgeschnitten, aber es ging durch die Harnblase, durch die Schlinge. Ja, was haben Sie noch? Das ist an chronischen Erkrankungen alles. Ja. So, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja. Für den Was nehmen Sie? Blutdruck, nehme ich 2 verschiedene Mittel ein. Das eine heißt Ja. Wie hoch ist die Dosis? da steht 25 hinter. 25. Da nehme ich 2 Tabletten, eine morgens, eine abends. Und Andere. dann nehme ich noch ein Valsartan. Ja. Valsartan, Ja. dahinter steht 5. Da nehme ich auch 2 Tabletten pro Tag. Einmal morgens, einmal abends. Ja. Bei Bedarf, ja, nehmen Nein, Sie. nicht bei Bedarf, regelmäßig. Nein, ich meine, nehmen Sie bei Bedarf andere Medikamente ein. Nein, ich nehme sonst noch Augentropfen, Timoptol. Augentropfen, okay. Wie, ja, wie heißt das Timoptol Medikament? heißen die. Timoptol, Timoptol, okay. T-I-M-O, Timoptol. Und dann nehme ich Wie oft? zweimal am Tag 2 Tropfen. Ja. Ja. Nehmen Sie noch anderes? Sonst Ah, nichts. okay. Ja. Sie haben schon gesagt, Sie haben Milchzuckerunverträglichkeit. Ja, Ja. Allergie. Ja, sind ist Ja, Ihnen ich hab die noch Allergie bekannt? Allergien, einmal gegen Kiwi. Ja. Kiwi. Wie reagieren Und Sie? Kiwi und dann Nickel. Nickelallergie. Wenn ich zum Beispiel einen Gürtel trage mit Nickel, dann bekomme ich einen Ja. Hautausschlag. Ja. Ja, und dann eben Milchzuckerunverträglichkeit. Kiwi, Nickel, Milchzucker. Ja. Ja. Beim ersten Kiwi, wie reagieren Sie darauf? Bei Kiwi bekomme ich Ausschlag im Mund. Ja, Ausschlag, okay. Dann Bläschen und das brennt und das ist nicht angenehm. Verstehe. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Goldstein? Ich glaube ja, ich gehe regelmäßig zu meiner Hausärztin und die überprüft das und die macht die notwendigen Impfungen, sagt sie, für Europa. Die habe ich alle. Rauchen Sie? Nein. Trinken Sie Alkohol? Ich trinke so mal ein Glas Wein am Wochenende, vielleicht mal 2 Glas Wein am Wochenende. 1 bis 2 Glas, mehr nicht. Am Wochenende. Ja, ich verstehe. Ja. Treiben Sie Sport? Ja, wenn ich Zeit habe, dann jogge ich 2-mal die Woche, so ungefähr immer 30 Minuten. Ja, das ist. Ja, das ist gut für unsere Gesundheit, ja. Ja. Haben Sie schon mal Drogen konsumiert? Nein. So. Frau Goldstein, ja, sind Ihre Eltern gesund oder leben Ihre Eltern noch? Mein Vater, der ist 88 Jahre alt, der hat ausgeprägte Herzschwäche. Das Herz pumpt nicht mehr richtig. Ja, okay. Und er hat Alterszucker. Meine Mutter, die ist auch 88 Jahre alt, die hatte mit 65 Jahren, also vor 23 Jahren, hatte sie Darmkrebs, wurde operiert und bekam Chemotherapie, aber der geht es gut. Da, ja, Darmkrebs. Darmkrebs, ja. 55 Jahre alt, ja. 65, 65 65. im Alter. Und dann hat sie Darmkrebs. noch schwere Arthrose, besonders an den Händen und an beiden Knien hat sie noch Arthrose. Ja. Arthrose, ja. Dann habe ich noch eine Schwester. Die ist 1 Jahr jünger als ich. Und die Schwester hat auch hohen Blutdruck. Und die Schwester hat auch diesen Reizdarm. Ja. So, Frau Goldstein, arbeiten Sie noch? Ja, ich arbeite noch. Ich Was bin sind Sie vom Beruf? Programmiererin. Programmierer. Ja. Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden? Ja. Ja, okay, ja. So, sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet, ja. Ja, Sie wohnen mit Ihrer Familie. Mit meinem Mann zusammen. Wir haben keine Okay. Kinder. Keine Kinder. Keine Kinder, ja. Ja, vielen Dank für ausführliche Informationen. Ich bin fertig mit meinen Fragen. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, was kann ich haben? Was ist das? Sowas ist, habe ich noch nie gehabt und das tut so weh im Kopf. Ja, ich kann Ihre Sorgen gut sehen, aber es ist aktuell noch zu früh, etwas genau Diagnose zu stellen. Ja. Ja, aber nach Ihren Angaben habe ich einen Verdacht, ja, auf ja, vielleicht Migräne und oder ja oder andere, Okay, gut, gut. ja, aber ich brauche weitere Untersuchungen Okay, und dann gut, kommen das wir. können wir so machen. Danke. Dann haben Sie jetzt etwas Zeit, die Begriffe der Patientensprache zu überschreiben in Fachsprache. Okay. So Begriffe wie Übelkeit, Erbrechen, und so weiter, Okay. Schwindel. Und Kollegen, die haben vielleicht noch Ich würde Fragen. fragen, Ja. ja, ich würde fragen, wie ist Ihre jetzt aktuelle Blutdruck? Können wir das messen, bitte? Ich Ja, möchte das. Ihre aktuelle Blutdruck messen. Können Ja, Sie mir das sagen? können wir machen. Das könnte man auch, können wir gleich nochmal besprechen, Ja. dass das Sinn macht, wahrscheinlich den Blutdruck akut aktuell zu messen. Richtig, Ja. ne? Vitalparameter, das ist gut. Ja, können wir gleich nochmal kurz diskutieren. Ja. Okay. Und weitere Fragen, Ergänzungsfragen? Frau Goldstein, sagen Sie mir bitte, ob Sie über Erbrechen etwas sagen. Wie sieht das Erbrochene aus? Das Erbrochene, Ja. das ist so schleimig, schleimig gelblich gewesen und Das bedeutet etwas Rest vom Frühstück. kein Blut dabei jetzt. Habe ich nicht gesehen, Blut habe ich nicht gesehen. Danke. Ja. Sie haben gesagt, zum ersten Mal solche starke Schmerzen. Aber haben Sie vielleicht früher leichte Kopfschmerzen? Ich hatte früher mal schon mal Kopfschmerzen, aber das ist schon lange her und das ist irgendwie gar kein Vergleich mit dem Kopfschmerz jetzt. Okay. Tragen Sie keine Brille, oder? Keine Augenprobleme. Ich trage eine Brille, wenn ich Bildschirmarbeit mache als Programmiererin, dann habe ich so eine Bildschirmbrille. Okay, super. Hilfreich. Hat das geholfen? Die Brille? Die Brille wurde mir empfohlen, ja, am Arbeitsplatz vom Betriebsarzt und der Augenarzt hat die dann aufgeschrieben und das geht ganz gut mit der Brille, ja. Ich bin abends nicht so ganz so müde mit den Augen. Super, danke. Ja. Wenn sonst keine Fragen sind, dann lasse ich den Kollegen noch 2, 3 Minuten in Ruhe, dass er sich konzentrieren kann. Ich sehe hier gerade im Chat Augennotfall. Ja, auch das kommt in unsere Differentialdiagnose mit rein. Die Nackensteifigkeit wurde gefragt von dem Kollegen. So ein Nacken ist in Ordnung. Keine Schmerzen, wohl keine Steifigkeit. Haben Sie auch Atemnot gerade? Oh, Nein, ich habe schon. kein Herzklopfen, keine Atemnot. Der Schmerz begann ja ziemlich plötzlich. Manche Kopfschmerzen bauen sich langsam auf. Dazu zählt wahrscheinlich auch der Spannungskopfschmerz eher, dass er sich langsam aufbaut und nicht so sehr plötzlich eintritt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Könnten Sie bitte Sehstörungen ein bisschen erklären? Wie bitte? Könnten Sie bitte Ihren Sehstörungen ein bisschen erklären? Ich hab es jetzt nicht verstanden, was Sie meinten. Sie haben gesagt, habe ich Sehstörungen? Sehprobleme. Sehstörungen. Sehstörungen. Sehstörungen. Ja, ich sehe verschwommen. Ich sehe nicht ganz klar. Sonst sehe ich immer ziemlich klar, aber seitdem ich jetzt diese Kopfschmerzen habe, sehe ich etwas verschwommen. Also ich kann ich sehe nicht richtig scharf. Sowas habe ich noch nie gehabt. Den Blutdruck habe ich nach den Schmerzen nicht gemessen. Nein, die Schmerzen kamen so relativ schnell und waren so stark, da habe ich gar nicht dran gedacht, jetzt den Blutdruck zu messen. Gut, ich komme gleich sofort wieder und dann versuchen wir den Fall zu lösen, gemeinsam. Ja. Kayıt kesintisiz devam ediyor, değil mi? Onu kapatmamıza gerek yok. Bir Hocam şey bence söylemiyor. kapat sonra açarsın ya. Bilgim yok da o yüzden sorayım dedim. Pause'ya basıp sonra devam edeceğiz. Durduruyorum. Ya evet. Frau Ya. Gottstein stellte sich heute bei uns wegen seit drei Stunden akut aufgetretene Bestehende ja, dumpfe erstmalige Sefalgi am ganzen Kopf ohne Ausstrahlung vor. Ja. Okay. Die Schmerzen würden mit Vertigo dreimalige Emesis ja und dreimalige Emesis einhergehen. Okay. Die Schmerzen würden sich beim ja Sefalye ja, die Schmerzen würden sich beim Hinsetzen und Unruhe lindern. Ja, die Patienten erwähnt, dass sie auch ja Photophobie und Phonophobie habe. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. Ja, nicht so eindeutig. Sie haben das gefragt oder es wird gefragt. Sie Ja. weiß es nicht genau, aber sie möchte Ruhe haben. Ruhe ist das Ja. Beste. Ja, okay. Ah, Wie ist okay. der Schmerzcharakter noch einmal? Können Sie den Schmerzcharakter sagen? Die Dumpfe. Qualität? Dumpfer Schmerz. Und welche Dumpfe. Stärke? Welche Ja, Stärke? die Schmerzintensität Ja. liege bei 7 bis 8 ja, 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Okay. Ja, die Patienten habe gegen diese Schmerzen kalte Handtuch Ja. verwendet, aber das habe keine Linderung gebracht, ja, keine Okay. Verbesserung Okay. gebracht. Und ja, laut der Patienten, ja, seien solche Schmerzen zum ersten Mal, ja, Ja, erstmal geldi, okay. Okay. ja, aufgetreten. So, begleitend klagte über die Patienten auch verschwommene ja, Sehstörung, ja, Ja, verschwommene. Sie können sagen, die Patientin klagt über Visusstörung. Ja, Visusstörung. Visusstörung, das ist allgemein. Ja? Mehr muss man gar nicht erstmal sagen. Sie kann nicht mehr richtig klar gerade sehen. Man könnte noch fragen, haben Sie Doppelbilder? Doppelbilder wohl nicht, aber sie kann nicht scharf sehen. So, dann können Sie sagen, Visusstörung. Visusstörungen, ja. Ja, Okay. ich kann nichts erinnern, ja. Ich konnte nicht erinnern, okay. Visusstörungen. Die vegetative Anamnese sei bis auf fertig unauffällig. Ja. Hat die Patientin Fieber? Kein Fieber. Kein Fieber, okay. Ja, die Patientin habe kein Fieber. Kein Okay. Schüttelfrost. Ja, die Frage nach ja, Hypostasie, Parästhesie und Paralysie und Miktionsstörungen, ja, Fieber, Schüttelfrost, Nachschweiß und ja, kardiologische Symptome und pulmonologische Symptome wie Tussis, ja, und auch Dyspne, Gewichtsveränderung, ja, und Würden Okay. verneint. So, ja. Die Reiseanamnese sei ja die Reiseanamnese sei kein relevant. Ja, sei unauffällig, könnte es. Unauffällig, sei unauffällig. Okay. Ja. So, an Voroperation, Vorerkrankung leider die Patienten an arterielle Hypertonie seit 5 Jahren. Seit fünf Okay. Jahren, ja, Ja. seit 5 Jahren. Und in den letzten Zeiten habe die Patienten ihr Blutdruck gemessen. Ja, ihr Blutdruck, ja, die letzte gemessene Blutdruck liege bei 135 zu 90. Ja, vor 5 Tagen. Vor fünf Ja, Tagen vor gemessen. 5 Tagen, ja. Okay. Was hat die Patientin sonst noch für chronische Erkrankungen? Ja, so. Der Patient erwähnt, ja, außerdem erwähnt der Patient ein Reizdarmsyndrom. Ja, Aber ja, Colon irritabile kann man vielleicht sagen. Colon irritabile, Kolon Reizdarmsyndrom. irritabel, Ja. ja, Reizdarmsyndrom, Ja. Kolon irritabel. Aber laut der Patienten sei die Kolon, ja, da, die Kolon irritabel mit einem bestimmten Diät gut, ja, Kontrolliert. behandelt, gut Gut kontrolliert, ja, kontrolliert. gut kontrolliert, ja. Okay. So. Und was hat die Patientin noch? Und auch außerdem ja erwähnt nannte der Pati die Patienten Laktosintoleranz. Okay, gut. Aber ja Laktosintoleranz ja diese Krankheit sei auch mit dem Diät, mit der Diät Mit gut Diät ist sie kontrolliert. ganz gut beherrschbar Ja, eingestellt. Was gibt beherrschbar, ja. es noch an chronischen Erkrankungen? Chronischen Erkrankungen. Ja, der Patient habe nicht. Ja. Warum nimmt die Patientin Augentropfen? Ah, ja, sorry, ja. Grauer, ja. Glaukoma, ja. Also grüner Star, die Patientin hat Glaukoma, grünen ja. Star, Glaukom, Glaukom. Glaukom. Ja, okay. Ja, der Jetzt will ich Sie Patient fragen, auch was leider. ja an Glaukom. Seit wann? Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Ja, gut. Seit zwei Was Jahren, ja. nimmt die Patientin gegen diese Erkrankungen für Medikamente ein? Ja. Die Patienten nehmen gegen arterielle Hypertonie Metoprolol 25 Milligramm zweimal täglich Okay. sowie Valsartan 5 Milligramm zweimal täglich. Valsartan, Ja, nein, ist richtig, ja. 5 Milligramm, aber das ist falsch. 5 Ja, Milligramm. gibt's das nicht? Valsartan. Ja, Valsartan, ja, wenn ich richtig weiß, ja, entweder 80 Milligramm oder 160 Das kann sein. Milligramm. Das kann Das sein. kann Da sein. habe ich das falsch geschrieben. Dann stimmt das, was Sie sagen. 80 Milligramm. Nehmen wir 80 Milligramm. 80. Ja, okay, 80 Milligramm, ja. Okay, und was nimmt die Und Patientin auch noch ein? ja Augentropfen, Timoptol, Okay. nehme de Timoptol. Ja, zweimal, ja, die Patientin nehme zweimal Timoptol gegen Glaukoma. Ja, zweimal zwei Tropfen. Ja, Hat die super. Patientin Operationen hinter sich? Ja. An vor Operationen ja, seien bei der Patientin die folgende Voroperation bekannt. Ja, im Alter von 9 sei bei der Patientin eine Tonsillektomie Ja. durchgeführt worden. Okay. Ja. Im Alter von 11 sei der Patientin ja eine Appendektomie Ja. durchgeführt worden. Ja. Und auch vor 2 Jahren würde bei der Patientin eine, ja, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber eine Stent oder Stent, ja, Eine Schlinge. eine Schlinge wegen Nierenstein. Ja. Ja, Wegen Nierenstein. es war wohl ein Harnleiterstein. Was würden Sie sagen? Ureter, Ureter, Ureterstein. Und Ureterstein. da wurde der Stein mittels wohl einer Schlinge im Rahmen einer Zystoskopie Ja. geborgen. Okay. Eingeführt, ja. Ja, gibt es Auffälligkeiten in der Familienvorgeschichte? Ja. Der Vater leide an, ja, der Vater sei 88 Jahre alt und leide an Herzinsuffizienz, vorgeschrittene Herzinsuffizienz Ja, und oder Myokardinsuffizienz, ja? ja, Myokardinsuffizienz. Ja, Herzinsuffizienz, Myokardinsuffizienz sowie Diabetes mellitus Typ 2. Okay. Ja, der Mutter habe a, ja habe an Kolonkarzinom Wann war das? Kolonkarzinom gelitten im Alter von 56 65 Jahren. Jahren ja bei ihm eine Operation durchgeführt Und was noch zusätzlich zur und Operation? auch ja der Mutter auch habe Osteoarthrose Ja, okay. Polyarthrose oder Arthrose und besonders Kniearthrose. Kennen Sie den Begriff für Kniearthrose? Kniearthrose. Ja, in den Knien. Arthrose in den Kniegelenken. Wie heißt Ja. das medizinisch? Ja. Darf ich Arthrose. sagen? Ja, sagen Sie. Gonarthrose, Gonarthrose. Gonarthrose, Gonarthrose. Gonarthrose. Gonarthrose. Gonarthrose Jetzt und bin ich wieder bei der Hüftarthrose. Kennen Sie den Begriff der Hüftarthrose? Coxarthrose, ja, Coxa. Coxarthrose. Gonarthrose. Sehr häufige Diagnosen. Ich sage es immer Ja. wieder. Ja? Gonarthrose, ja. Coxarthrose, Gonarthrose. Okay, gut. Ja, Ja, ist prima. Dann würde ich Sie jetzt mal fragen, was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? ja, eigentlich habe ich zuerst eine Migräne, ja, mi ja eine Migräne ge gedacht, aber nach die Anamnesenangaben deuten am ehesten auf eine hypertensive Krise hin, hypertensive Hypertensive Krise. Ja, okay. Krise vielleicht, aber ja. Was gibt es denn noch? Was könnte noch einen akuten, relativ schnell beginnenden Kopfschmerz? Ja, als Differentialdiagnosen kommen subarachnoide Blutung in Betracht. Genau, Aber das wurde von einer Kollegin da auch schon erwähnt eben. Da muss man dran denken, an einen relativ starken Kopfschmerz. Manchmal können die Patienten das gar nicht genau lokalisieren. Oft ist es ja mehr so an der Schädelbasis vielleicht, aber ich glaube, wenn die Patienten richtig starke Kopfschmerzen haben, dann wird das schwierig und sie noch vielleicht auch ansprechbar sind. Aber man muss an eine SAB auch denken. ja, in der Regel, ja, ich habe ich hab hier überlegt, ja, in der Regel würde die, ja, Kopfschmerzen mit Nackensteifigkeit, ja, mit Kann durchaus, Nackensteifigkeit ja, kann bei durchaus sein. subarachnoiden Blutung, Ja, das deswegen würden Sie habe ich mich, vielleicht würden Sie das dann bei der körperlichen Untersuchung ja, doch bei der Körper, feststellen, dass vielleicht doch eine gewisse Nackensteifigkeit da ist. ja. Sie haben ja bisher nur die Patientin befragt. Ja, Sie haben ja nur Fragen gestellt. Jetzt haben wir noch eine dritte Komplex, weshalb die Patientin auch ein Medikament nimmt, dürfen wir zumindest nicht außer Acht lassen. Glaukom. Ja, es könnte durchaus ein Glaukomanfall sein, der nicht immer nur so einseitig dann einseitig ist, vielleicht auf der Seite. Das kann auch manchmal sehr diffuse Kopfschmerzen machen und starke Kopfschmerzen. Zumindest sollte man das differenzialdiagnostisch bedenken. Ja, das ist jetzt ein Glaukomanfall, ist für die Patientin nicht vital bedrohlich, wie eine Subarachnoidalblutung oder wie eine hypertensive Krise. Ja, die kann natürlich auch mit einer Rolle spielen. Also ich würde Ihnen erstmal vielen Dank. Ich habe Sie gut verstanden. Sie haben sehr viele Fachbegriffe, können Sie. Die können Sie auch einsetzen. Das ist gut. Ja, es geht ja um die Fachspracheprüfung. Es geht nicht um eine Fachprüfung, sondern Fachsprache. Und das haben Sie, das Vokabular haben Sie sehr gut, finde ich. Wenn so ein Patient in die Ambulanz kommt mit akuten, starken Kopfschmerzen, dann würde ich das, was der eine Kollege eben auch gleich fragte, ich würde als allererstes die Anamnese unterbrechen und würde Vitalzeichen kontrollieren. Messen Sie den Blutdruck. Das ist erstmal das A und O. Und wenn der Blutdruck jetzt vergleichsweise normal ist, sagen wir jetzt mal von mir aus ruhig 170, 180 zu 95, dann erklärt das nicht unbedingt so einen ganz starken Kopfschmerz, selbst in dem Bereich. Wenn er höher ist, natürlich muss man das mit ins Betracht ziehen, aber ich würde immer die Vitalwerte kontrollieren. In diesem Fall den Blutdruck, vielleicht den SpO2 noch gleich dazu. Wenn es jetzt keine großen kardialen Geschichten gibt, muss man nicht unbedingt einen Monitor-EKG machen, aber es wäre hilfreich. Das sind zumindest wichtige Dinge, besonders der Blutdruck in diesem Falle, ne? Den würde ich auf alle Fälle im Anfang messen. Das macht guten Eindruck für die Patientin, für Sie selber. Sie haben eine Information und auch in der Prüfung macht das einen guten Eindruck. Ja. Ja? Also bei sowas immer möglichst kurz bei akuten Thoraxschmerzen, bei akuten Kopfschmerzen möglichst diese Werte grad messen. Das dauert nicht lange und Sie können ja sagen, ich unterbreche jetzt hier die Anamnese und messe erstmal die Werte und dann können Sie ruhig sagen, die Werte waren weitgehend unauffällig. Wenn natürlich jetzt der Blutdruck bei 220, 230 ist, dann muss man sich eben überlegen, diesen Blutdruck schonend zu senken, das wissen wir inzwischen nicht radikal. Und dann haben Sie aber zumindest mehr Informationen. Sie können sich sicherer sein, dass Sie jetzt die Anamnese fortsetzen können. Ja? Weil sonst wäre das ein Intensivpatient, der überwacht gehört oder dann dürften Sie ihn jetzt nicht fragen, wo sind Sie hinverreist und rauchen Sie, sondern das ist dann nicht mehr wichtig. Aber gut. Denken Sie da bitte dran, das ruhig einmal mehr zu machen, als Sie häufig denken. Es macht einen guten Eindruck. Ja, das ist gut. Und es ging jetzt auch nicht darum, die richtige Diagnose zu stellen. Ich kenne bei der Patientin auch nicht die richtige Diagnose, aber ich könnte mir eben denken, dass es eine hypertensive Krise ist und dass es eine Subarachnoidalblutung sein kann, Hirndruckzeichen, was auch immer. Der relativ schnelle Beginn, der kann fast auf eine Subarachnoidalblutung hinweisen. Sie sagt, der Schmerz trat ziemlich plötzlich auf. Ein Spannungskopfschmerz, was da diskutiert wurde, der in der Regel baut er sich etwas langsamer auf. Also das geht, es geht innerhalb vielleicht von 1, 2 Stunden, dass so ein Spannungskopfschmerz so stark werden kann. Aber eine Blutung ist meistens ein Akutereignis, ne? Was Schmerzen angeht. Ich hoffe, alle Neurologen, die jetzt zuhören, geben mir recht oder wir können mir auch gerne widersprechen, dass es anders ist. Aber ich würde das so sagen. Erstmal von der Einschätzung her. Aber Ja. ich bin zufrieden, Sie haben das gut gemacht. Ja, normalerweise machen wir so, ja, Ja. in Praxis, ja, aber so, ja, die Prüfung, Simulation, Ja, ist immer was anders. Ist ja, immer immer ganz Adrenalin, anders, ja. ist Stress. Ja. Ich habe nur einen Hinweis oder eine Bitte. Sie haben, das war vielleicht ein Ausdruck von Stress, in der Schilderung dann, beim Oberarzt, bei der Vorstellung, am Anfang sehr viel Ihre Hand so vorm Gesicht gehabt und irgendwas gesagt. Versuchen Sie das nicht. Lassen Sie die Hände möglichst aus dem Gesicht raus. Das, halten Sie die Hände mit einem Kugelschreiber fest oder am Blatt Papier. Aber es gibt viele Menschen. Wenn ich mal Stress habe, dann kratze ich mich gerne hinten am Kopf, im Nacken. Bei Ihnen war es am Anfang hier vorne mehr. Versuchen Sie das möglichst nicht. Ja, es ist so. Gut, ja, erstmal vielen Dank. Aber ich fand das gut. Sie haben das gut gemacht. Darf ich fragen? Ja. Bei einer Glaukomattacke sehen wir Augenherumschmerzen einseitig, oder? Ich glaube ja, mehr wahrscheinlich schon einseitige Schmerzen. Das Auge muss aber nicht immer doll gerötet sein, habe ich gelernt früher. Ich weiß nicht, wie es zurzeit ist. Natürlich wäre eine einseitige Augenrötung hilfreich, wenn ich das beobachte. Aber ich habe im Augenblick ja nur die Patientin befragt. Ich habe jetzt noch nicht meinen subjektiven Eindruck also ich habe sie noch nicht inspiziert, ich habe sie noch nicht angeschaut, ich habe noch nicht die Bulbi getastet, ob die Bulbi jetzt sehr hart sind oder weich oder wie. Also die körperliche Untersuchung und Inspektion hat ja noch nicht stattgefunden. Okay, wenn wir denken, keine Subarachnoidalblutung, keine erhöhte arterielle Blutdruck oder und denken wir einen Glaukomanfall. Wir sind gerade Notfall in Deutschland. Ein Rufen wir Glaukomanfall ist ein Notfall, ja. Augenarzt oder wir sind Also wenn Sie daran denken, das ist ein akuter Glaukom, alles andere ist ausgeschlossen. Also Sie haben keinen ja. Hinweis auf eine Subarachnoidalblutung. Der Blutdruck ist in Ordnung, weitgehend unauffällig. Dann muss es ja etwas anderes sein. Und dann muss man natürlich bei der Patientin eventuell doch ans Auge denken und dann möglichst vielleicht doch einen Ophthalmologen hinzuziehen. Aber ein Notfallarzt könnte selbst die Glaukom messen, oder? Also längst nicht jeder Notarzt misst den Augendruck. Okay. Das ist in Deutschland zumindest, so kenne ich das, eher Aufgabe dann eines Ophthalmologen. Ja. In der Türkei gibt es immer einen Notfall-Augenarzt im Krankenhaus, aber ich weiß es nicht, in Deutschland auch. Also in den großen Krankenhäusern gibt es ja auch eine Augenabteilung, in den großen, aber in den vielen kleineren Krankenhäusern oder mittelgroßen ist nicht immer ein Augenarzt da. Aber es gibt Konsiliarärzte. Wenn Sie den Verdacht haben auf einen akuten Glaukomanfall, und der Patient hat zwar Tropfen, aber Sie kommen nicht weiter so, dann müssen Sie diesen Konsiliararzt notfallmäßig hinzuziehen. Ja. Okay, vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, stressbedingte Hypertonie sehe ich da unten wegen Glaukom an alle. Ja, kann sein. Nun hat die Patientin gesagt, dass sie ein ruhiges Leben führt. Sie ist als Programmiererin glücklich. Sie sagt, sie hat keinen Stress. Das ist subjektiv. Natürlich kann es auch irgendwas anderes sein. Ja? Ein akutes Ereignis, ein Trauma, seelischer Art, was auch immer. Das weiß ich jetzt aber nicht. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, nächste Woche wieder am Donnerstag. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend. Es hat mir Spaß gemacht. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Alles, ja.